Das ist die Hörbuchversion von dem TROM-E-Book Bildung neu denken. Mehr Hörbücher gibt es auf www.tromsite.de. Wenn wir über Bildung nachdenken, denken wir oft daran, unsere Kinder in die Schule oder in die Hochschule zu schicken. Aber Bildung umfasst ein viel umfangreicheres Konzept, das schon seit der frühen Menschheitsgeschichte oder länger existiert. Wissen und Fertigkeiten an Kinder weiterzugeben, entweder weil sie diese brauchten, um Werkzeuge herzustellen oder um Neugier auf der Welt zu wecken, war schon immer ein ausgeprägtes menschliches Ziel. Gelegentlich haben Menschen versucht, den gesamten Prozess schrittweise zu automatisieren. Entweder aus Effizienzgründen, zum Beispiel um eine Sprache zu lehren, die eine Reihe von Regeln erfordert, oder für den persönlichen Nutzen, zum Beispiel Kindern beizubringen, wie man Arbeiter wird, damit sie maßgeblich zu einer bestimmten Kultur beitragen. Die heutige Bildung ist so in das Geldsystem eingebettet, dass es fast unmöglich ist, diese beiden voneinander zu trennen. Du verbringst jetzt 12 bis 20 Jahre oder sogar länger vorrangig damit, Arbeiter zu werden, um deinen Weg durch das Leben auf dem Planeten Erde bezahlen zu können. Ich habe 13 Jahre in der Schule und in der Hochschule verbracht und bis zum heutigen Tag frage ich mich immer noch, warum. Ich persönlich hasste die Schule und fühlte, dass sie mich überhaupt nicht gebildet hat. Aber so geht es nicht nur mir und diesen Krieg führe ich nicht alleine. Neben all den Menschen, die ich persönlich kenne und die das gleiche Gefühl wie ich teilen, sind viele Wissenschaftler, Lehrer und Experimente zu demselben Schluss gekommen. Die Schule in ihrer jetzigen Form ist veraltet. Warum brauchen wir also noch Lehrer und Schulfächer? Ich habe Autofahren gelernt, indem ich mit meinem Vater übte. Ich habe Englisch aus Filmen und aus Gesprächen mit anderen englisch sprechenden Menschen und aus dem, was ich las, gelernt. Ich habe durch den Versuch und durch Irrtum daraus gelernt, wie man gute Webseiten baut. Ich habe sogar alleine schwimmen gelernt, Fahrradfahren, Computer oder andere Elektronik zu benutzen, Witze zu machen, zu verstehen, wie sich Menschen verhalten, was ein Planet oder eine Galaxie ist, was essbar ist und was nicht und wie man sich um seine Sachen kümmert, einen Computer repariert, ein Smartphone oder andere Computersoftware benutzt, Spiele spielt, gut mit anderen Menschen interagiert und so ziemlich alles andere, was für mein Leben und für meinen Unterhalt von Bedeutung ist, habe ich allein aus meiner persönlichen Lebenserfahrung gelernt. Nichts davon war vorab organisiert oder hochgradig strukturiert und es war auch kein echtes Lehrfach erforderlich, da sich einfach alles dadurch entwickelt hat, dass ich selbst verschiedenen Bedürfnissen und Situationen und Informationen ausgesetzt war. Lehrfächer können das Ergebnis ruinieren. Stell dir einfach ein Kind vor, das spezielle Kurse belegen muss, nur um ein Spiel zu lernen, egal ob es ein Online-Spiel oder ein Versteckspiel ist. Natürlich klingt es lächerlich, wenn man das Kindern vorschlägt, all das erst durchmachen zu müssen, bevor sie das Spiel anfangen. Also frage dich selbst, warum wir sie zum Unterricht in Chemie oder in Mathematik zwingen. Als ich ein Kind war, habe ich sehr viel Fußball gespielt. Meine Freunde und ich waren immer draußen, von morgens bis abends, bis die Sonne vom Himmel verschwand auf dem Fußballfeld. Wir haben die Teams aufgestellt, die Regeln gelernt und uns an sie gehalten, alles alleine. Wir haben sogar kleine Meisterschaften organisiert. Manchmal konzentrierten wir uns darauf, Freistöße oder andere Fußballkünste zu üben. Aber jedes Mal haben wir das aus Freude und einem starken persönlichen Wunsch, unsere Fähigkeiten zu verbessern, gemacht. Und nicht, weil wir dazu gezwungen wurden. Im Gegensatz dazu waren einige von uns auch Mitglieder der Fußballmannschaft der Schule. Oder noch besser, der Fußballmannschaft der Stadt. Es schien ein Privileg zu sein, aber das war es überhaupt nicht. Es fühlte sich nur gut an zu wissen, dass ich beim Schulteam war, aber der Prozess fühlte sich gar nicht gut an. Insgesamt gab es mehr Trainings als Spiele. Wir mussten zu einer bestimmten Uhrzeit aufwachen und dann zum Training gehen. Aber nachdem das Training vorbei war, hatten wir oft gar keinen Fußball gespielt. Wenn wir es doch mal spielten, waren wir dann alle so müde, dass niemand mehr Freude daran hatte. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worauf ich mich eigentlich vorbereitete und was der Sinn von all dem sei. Okay, ich habe vom Trainer ein paar neue Fußball- und Freistoßkicks gelernt. Aber war das alles? Das ganze Training für so kleine Details? Meine fußballerischen Fähigkeiten haben sich mit dem ganzen Training nicht verbessert. Genauso wie meine Lust auf Fußball. Wenn überhaupt, dann war das Gegenteil der Fall. Das war der Moment, als ich anfing, den Sinn einer solchen organisierten Disziplin in Frage zu stellen. Wenn wir uns auf eine Art und Weise organisieren könnten, die uns allen gefällt und wir positive und erfreuliche Ergebnisse erzielen, warum dann dieses harte Training hinzufügen? Ich habe Fußball geliebt und war ziemlich gut darin, aber nur, weil ich aus Vergnügen spielte, wann ich wollte, wie ich wollte und so weiter. Vielleicht hätte das Training auch geholfen, wenn wir als professionelle Fußballspieler hätten trainieren dürften, 3-4 Spiele in der Woche gehabt hätten und deshalb in guter Verfassung gewesen wären, um mit all diesen Anstrengungen fertig zu werden. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, weil die Schule das so mit Physik, Mathematik und der Biologie macht. Sie gestaltet das Training schwierig und bietet überhaupt keine praktische Erfahrung, nur um dich auf einen potenziellen Einstiegsjob vorzubereiten. Was wäre, wenn man lernende Menschen mit diesen Themen spielen ließe, ohne ihnen das irgendwie und wann aufzuzwängen? Oder noch besser, was wäre, wenn es gar kein getrenntes Physik-, Mathematik- oder Biologiestudium gäbe und wenn wir uns stattdessen direkt auf die Lebenserfahrung verließen, die immer sachkundiger und wissenschaftlicher würde, je mehr wir uns weiterentwickelten? Es klingt wahrscheinlich weit hergeholt, aber ich bitte um ein klein wenig Geduld. Ich werde versuchen zu erklären, wie es viel besser als mit dem heutigen Ansatz funktionieren könnte. Organisiertes Chaos. Ich erinnere mich, wie neugierig ich mit 11 war. Ich habe meinem Vater alle möglichen Fragen gestellt. Wie funktioniert eine Videokamera? Was ist das größte Tier, das jemals existiert hat? Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Ich erinnere mich auch an die Ferien, als wir auf Reisen lange Strecken zurücklegten und mein Vater eine Landkarte dabei hatte, wo er im Grunde genommen die beste Route abschätzte. Wir hielten von Zeit zu Zeit an, um den besten Weg zum Ziel herauszufinden. Meine Mutter kannte viele Rezepte, egal ob Kuchen oder Abendessen, es war immer lecker. Sie hatte sogar ein altes Buch von meiner Oma mit vielen solchen Rezepten und wenn sie Hilfe brauchte, fragte sie eine Freundin oder improvisierte einfach. Sie brachte meiner Schwester und mir bei, wie man bestimmte Gerichte zubereitet. Obwohl mein Vater einige gute Antworten auf meine Fragen hatte, wenn ich neugierig war und er immer das Ziel erreichte, wenn wir reisten, und obwohl meine Mutter viele Rezepte kannte und uns beibrachte, wie man auf einfache Art und Weise gute Gerichte kocht, sind die Methoden, auf die sie sich verließen, jetzt veraltet. Das liegt nicht daran, dass ich es so will, sondern daran, dass wir jetzt Computer und das Internet haben. Wann immer ich etwas wissen möchte, nutzte ich eine der vielen Suchmaschinen und bekomme eine sehr sachkundige Antwort für alles. Wenn ich einen Zielort erreichen möchte, verwende ich einen der zahlreichen Online- oder Offline-Kartennavigatoren. Ich werde nicht nur lernen, welchen Straßen ich folgen soll, sondern er wird mich auch Schritt für Schritt bis zu meinem Ziel führen. Und wenn man jemals etwas kochen möchte, gibt es im Internet so viele Rezepte, dass man locker lernen kann, wie man einen Huhn auf 2000 verschiedene Arten zubereitet. Und selbst mit all diesen Technologien wird die menschliche Erfahrung nicht geschmälert. Mit dem Internet und den vielen Geräten, die darauf ausgerichtet sind, werden Menschen besser informiert. Und natürlich verbessern sich mit ständig zunehmendem Wissen auch die Rückmeldungen, die wir von unseren Mitmenschen erhalten. Das Internet ist ein großartiges Beispiel dafür, dass Menschen sich gegenseitig so gut wie alles beibringen können, ohne strenge Unterrichtspläne oder strukturierte, starre Regeln. Von der Erstellung von Webseiten und dem Codieren von Programmen bis hin zur Herstellung eigener Solarplatten oder einer Anleitung zum Skifahren kannst du alles, was du wissen möchtest, in verschiedenen Geschmacksrichtungen finden. Diese Fähigkeit hat Mutanten hervorgebracht. Wir nennen sie jetzt einmal so. Diejenigen, die sich nicht an die Regeln des Bildungssystems gehalten, aber einen enormen Wert für die Menschheit geschaffen haben, indem sie sich selbst bildeten. Ein Beispiel für einen dieser sogenannten Mutanten ist Wikipedia. Wikipedia ist eine kollaborativ bearbeitete, mehrsprachige, kostenlose Internet-Enzyklopädie, die von der gemeinnützigen Wikipedia-Stiftung unterstützt wird. Die mehr als 43 Millionen Artikel auf Wikipedia in 250 Sprachen, darunter über 5,3 Millionen in der englischen Wikipedia, werden von Freiwilligen auf der ganzen Welt verfasst. Beinahe alle Artikel können von jedem bearbeitet werden, der Zugriff auf die Seite hat. Es ist das größte und beliebteste allgemeine Nachschlagewerk im Internet, das global unter allen Webseiten bei Alexa den 7. Platz belegt, sowie geschätzte 500 Millionen Leser weltweit hat. Wikipedia wurde am 15. Januar 2001 von Jimmy Wales und Larry Sanger ins Leben gerufen. Wikipedias Abkehr vom expertengetriebenen Stil des Aufbaus von Enzyklopädien und das Vorhandensein großer Mengen unakademischer Inhalte haben in den Printmedien große Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2006 erkannte das Time Magazine die Beteiligung von Wikipedia am rasanten Wachstum der Online-Zusammenarbeit und Interaktion von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Neben YouTube, Reddit, MySpace und Facebook. Wikipedia wurde auch als Nachrichtenquelle gelobt, da Artikel, die sich auf aktuelle Nachrichten beziehen, dort oft schnell aktualisiert werden. Eine vom Nature Magazine im Jahre 2005 durchgeführte Untersuchung zeigte, dass die von ihnen verglichenen wissenschaftlichen Artikel dem Genauigkeitsgrad der Encyclopædia Britannica nahe kam. Stell dir vor, anstatt deine Hausaufgaben für die Schule zu schreiben, die irgendwann verloren gehen, schreibst du einfach einen Artikel für Wikipedia. Viele Schüler haben das Gefühl, dass ihr Lernen in der Schule irgendwie nutzlos ist, weil sie all diese Mühe und Zeit aufwenden, um eine großartige Forschungsarbeit zu entwickeln. Dann geben sie sie ab und sie landet einfach in irgendeiner Schublade. Aber bei Wikipedia stehen ihre Forschungsarbeiten als Artikel auf Wikipedia und Tausende, wenn nicht gar Zehntausende von Menschen sehen ihre Arbeit. Person 1, nein, ich habe keine Superkräfte, überhaupt nicht. Nein, du kannst es auf jeden Fall tun. Person 2, ich drückte den Knopf und speicherte den Text und, es war aufregend. Person 3, du veränderst einfach Wikipedia, du fügst einfach nur deinen eigenen Beitrag zu Wikipedia hinzu. Person 4, ich habe einen Artikel in The Guardian über diese Online-Enzyklopädie gelesen, zu der jeder beitragen kann. Und ich dachte, wow, vielleicht kann ich auch etwas beitragen. Person 5, ich habe zum ersten Mal einen Artikel bearbeitet und ich denke, ich wurde süchtig danach. Ich werde nicht bezahlt, ich tue es einfach, um etwas in meiner Freizeit zu tun. Das ist alles. Person 6, du fängst vielleicht damit an, es für eine Idee zu tun, weil du daran glaubst. Aber am Ende hast du Freunde, Liebhaber, wunderbare Diskussionen, neue Ideen, neue Bücher, die du schreiben wirst. Person 7, du schreibst den Artikel nicht allein. Du schreibst ein Stück und jemand anderes sagt, hey, ich habe noch mehr. Und gemeinsam könnt ihr Artikel erstellen, die seitenlang sind, die du allein nicht machen könntest. Person 8, dann hast du Erfolg. Du siehst immer, okay, was ich getan habe, war erfolgreich. Und das ist großartig. Das Bearbeiten ist also ein tolles Gefühl, jedes Mal, wenn du es tust. Person 4, als ich über Wikipedia las, entschied ich, das ist vielleicht das, wo ich hineinpassen würde. Und ich tat es. Ein weiterer dieser Mutanten ist Linux. You use Linux every day. Du benutzt Linux jeden Tag, ob du es weißt oder nicht. Über 850.000 Android-Smartphones mit Linux werden jeden Tag aktiviert. Vergleiche das mit nur 30.000 Windows-Phones, nach den neuesten Berichten. Das bedeutet, dass 100 Android-Geräte online gegangen sind, seit du angefangen hast, dieses Video anzuschauen. Fast 700.000 Fernseher werden täglich verkauft, von denen die meisten mit Linux laufen. 8 von 10 Finanzgeschäfte werden mit Linux betrieben. 9 von 10 Supercomputer der Welt laufen mit Linux. Google, Twitter, Facebook und Amazon werden alle mit Linux betrieben. Wie wird also Linux entwickelt, um all das zu erreichen? Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen wie Windows oder iOS wird Linux kollaborativ entwickelt, über Unternehmen, Regionen und Märkte hinweg. Das Ergebnis ist das größte kollaborative Entwicklungsprojekt in der Geschichte der Informatik. Erst seit 2005 haben rund 8000 Entwickler aus fast 800 Unternehmen zum Linux-Kernel beigetragen. Diese Beiträge haben zu 15 Millionen Code-Zeilen geführt. 1,5 Millionen Zeilen wurden allein in den letzten Jahren geschrieben. Bedenke, dass Homers episches Ilias-Gedicht nur 15.000 Zeilen Text ist, der Roman Krieg und Frieden nur 560.000 Wörter. Aber es geht nicht nur um die schiere Anzahl von Codezeilen. Es geht auch darum, wie schnell Linux entwickelt und veröffentlicht wird. Zum Beispiel kommt ein großer neuer Kernel alle 2 bis 3 Monate heraus. Vergleiche das mit Jahren von konkurrierenden Betriebssystemen. Das wird durch einen einzigartigen kollaborativen Entwicklungsprozess ermöglicht. Wenn Code an den Linux-Kernel eingereicht wird, teilen Entwickler Änderungen in einzelne Einheiten auf, die Patches genannt werden. Ein Patch beschreibt die Zeilen, die verändert, hinzugefügt oder aus dem Quellcode entfernt werden müssen. Jeder Patch kann eine neue Funktion hinzufügen, neue Unterstützung für ein Gerät bieten, ein Problem beheben, die Leistung verbessern oder Dinge überarbeiten, um leichter verständlich zu sein. Entwickler veröffentlichen ihre Patches in der entsprechenden Mailingliste, wo andere Entwickler mit Feedback antworten können. Wenn der Patch kurz davor ist, veröffentlicht zu werden, wird er von einem älteren Linux-Kernel-Entwickler oder Betreuer akzeptiert, der einen oder mehrere von 100 verschiedenen Abschnitten des Kernels verwaltet. Dies ist zwar keine Garantie dafür, dass er in die Hauptzeile geht, aber sicherlich ein gutes Zeichen. Hier erhält er noch eine umfangreichere Auswertung. Wenn der Betreuer seine Überprüfung abgeschlossen hat, wird er oder sie auf dem Patch unterschreiben und ihn an den Linux-Gründer und Linux-Foundation-Kollege Linus Torvalds senden, der die ultimative Autorität über das hat, was in der nächsten Version übernommen wird und was nicht. Fast 10.000 Patches sind in fast jeder neuen Version enthalten. Etwa 6 Patches werden jede Stunde auf den Kernel angewendet. Die Entwicklungsrate von Linux ist einfach unübertroffen. Heute dominiert Linux auf mobilen Geräten, in der Unternehmens- und Webinfrastruktur, Rechenzentren, Supercomputing und mehr. Was kommt als nächstes? Denn gemeinsam sind wir bereit. Die Entwicklung von Linux ist eines der herausragendsten Beispiele für kostenfreie Open-Source-Software-Zusammenarbeit. Der zugrunde liegende Quellcode darf von jedermann unter Lizenzen wie GNU, General Public License, verwendet, modifiziert und kommerziell oder auch nicht kommerziell vertrieben werden. Linus Torvalds, Linux ins Netz zu bringen, war in vielerlei Hinsicht eine Selbstverständlichkeit. Und es gab viele kleine Gründe, wie die Tatsache, dass ich sowieso dachte, es wäre eine gute Idee, Linux für andere zugänglich zu machen, damit sie es ausprobieren und Kommentare an mich zurücksenden können. Bruce Perens: Open Source ist eine Möglichkeit für Menschen, an Software zusammenzuarbeiten, ohne durch all die Probleme des geistigen Eigentums belastet zu werden, Verträge bei jedem Kauf einer Software aushandeln zu müssen, viele Anwälte beteiligt zu haben. Im Allgemeinen wollen wir nur die Software zum Laufen bringen und wir wollen, dass die Menschen dazu beitragen können, Fehler zu beheben, etc. Also opferten wir einige der geistigen Eigentumsrechte und lassen einfach die ganze Welt die Software benutzen. Ein weiterer Mutant dieser Art ist die Khan Akademie. Khan Academy ist eine gemeinnützige Bildungswebsite, die 2006 vom Pädagogen Salman Khan, einem Absolventen des MIT und der Harvard Business School, gegründet wurde. Der angegebene Zweck von Khan Academy ist es, überall auf der Welt eine kostenlose Bildung auf Weltniveau anzubieten. Die Khan Academy begann damit, dass Khan, einem seiner Cousins, interaktiv mit Hilfe von Yahoo Doodle-Bildern Nachhilfeunterricht gab. Basierend auf dem Feedback seines Cousins begannen weitere Verwandte, die Vorteile des interaktiven Fernunterrichts zu nutzen. Um seine und auch ihre Zeit besser zu nutzen, wechselte Salman Khan zu YouTube-Videoanleitungen. Die Website bietet eine kostenlose Online-Sammlung von mehr als 5000 Mikrovorträgen über Mathematik, Geschichte, Medizin, Finanzen, Physik, Chemie, Biologie, Astronomie, Wirtschaft, Kosmologie, Kunstgeschichte, Makroökonomie, Mikroökonomie und Informatik, die durch Videoanleitungen, die auf YouTube gespeichert sind, gelehrt werden. Die Khan Academy hat MITs OpenCourseWare hinsichtlich der angesehenen Videos in den Schatten gestellt. Der YouTube-Kanal hat insgesamt fast 1 Milliarde Aufrufe, verglichen mit den 10 Millionen von MIT. Er hat auch fast 3-mal so viele Abonnenten wie MIT. Um die Inhalte der Organisation zugänglicher zu machen, wurden sie in andere Sprachen übersetzt. Es gibt auch Übersetzungen für den Inhalt, der von Freiwilligen erstellt wurde. Im November 2016 gab es 7 offizielle Webseiten in anderen Sprachen und 20.000 Untertitel für Videos. Darüber hinaus wurde am 15. September 2014 in Mountain View, Kalifornien, eine Schule von der Khan Academy, die Khan Lab School, eröffnet. Schüler, mir gefällt das Mentorprogramm, weil es mir hilft zu verstehen, was diese Kinder denken. Und es ist wirklich hilfreich für sie. Und es ist schön zu wissen, dass ich helfen kann. Lehrer, wir sind wirklich ein Einzimmerschulhaus. Wir haben alle unsere Altersgruppen zusammen. Im Moment haben wir SchülerInnen von 5 bis 13 Jahren. Salman Khan, es ist eine sehr mächtige Sache, weil ich es sogar mit meinen eigenen Kindern an der Lab School sehe. Wo ein 12-Jähriger die Hand von meinem 6 Jahre alten Sohn hält und mit ihm darüber redet, wie er über eine bestimmte Art von Problemen denken könnte oder warum er vielleicht nicht aufgeben sollte. Und es ist oft der Eingriff des 12-Jährigen oder das Einmischen des 10-Jährigen, das für meinen Sohn viel mehr bedeutet als alles, was ich oder jeder andere Erwachsene sagen könnte. Schülerin, manche von uns gehen zurück, um die ersten Konzepte wie Mathematik der ersten, zweiten oder dritten Klasse zu beherrschen. Aber manche von uns sind beim Rechnen sehr gut. Vorher war ich wirklich schlecht in Mathe. Jetzt bin ich 2 Stufen vor meinem Mathe-Level. Lehrerin, wenn du in die Khan Lab School gehst, ist das Schöne daran, dass es sich lebendig anfühlt. Kinder reden miteinander, Kinder bewegen sich im Raum, es gibt viel Freiheit. Es ist auch einzigartig, weil in einer traditionellen Schule alle dem Lehrer zugewandt sind, der definitiv im Mittelpunkt steht. Aber ich denke, wenn du in die Khan Lab School gehst, wirst du sehen, dass die Schüler im Mittelpunkt ihres Lernens stehen. Also vielleicht siehst du Gruppen von Schülern, die zusammen ein Projekt machen. Also denke ich, dass du die Energie und Begeisterung ums Lernen herum spüren würdest. Elternteil, und es gibt immer einen echten Kick, wenn du in die Schule läufst. Andere Elternteil, ja, unsere Tochter will nicht mehr gehen. Wenn ich 17.20 Uhr sage, wird sie sagen, okay, kann ich bis um 17.25 Uhr bleiben? Sie wird um 5 Minuten betteln. Alles, was die Kinder hier tun, geschieht zum großen Teil nach ihrem eigenen Willen. Und sie tun Dinge, weil sie sie tun wollen. Andere Elternteil, ich denke, es ist die Kreativität und die Tatsache, dass die Kinder grundsätzlich alles machen dürfen, was sie machen wollen. Lehrerin, meine Gruppe, die ich betreut habe, entschied, dass sie ein Luftkissenfahrzeug bauen wollten. Und das kam sicherlich von Ihnen, weil als Lehrer keiner von uns Erfahrung damit hatte. Und wir schauten uns an, okay, das ist eine tolle Idee, wie werden wir das unterstützen? Mit Gesprächen und Internetquellen haben wir erfolgreich ein Luftkissenfahrzeug gebaut. Und ich sage wir, aber Sie haben erfolgreich ein Luftkissenfahrzeug gebaut. Wir hatten Ihnen beigebracht, wie man Werkzeuge benutzt, und Sie haben es wirklich herausgefunden. Das hat mich umgehauen. Sie hatten es in der dritten Woche oder so fertig. Es war wirklich unglaublich. Lehrerin, hier ist die Eigenverantwortung der Schüler für das Lernen sehr wichtig. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sehen, dass Lernen nicht so etwas ist, was Sie für jemand anderen tun. Es ist etwas, das Sie für sich selbst und für Ihre Zukunft tun, um Ihre eigenen Träume und Ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Für Ihr Leben ist das vielleicht die beste Sache, die wir tun. Lehrerin, ich liebe meinen Job. Es ist meine absolute Leidenschaft, zu unterrichten und an einem Ort zu sein, der das wirklich unterstützt und mich unterstützt, neue Dinge auszuprobieren. Es fühlt sich einfach so ehrlich an und es fühlt sich an, als würden wir Schüler so gut wir können unterstützen, ohne sich mit etwas anderem beschäftigen zu müssen. Weitere Beispiele sind so zahlreich, dass es fast schon ein gemeinsamer Faktor unter all auf Internetcomputern und Zusammenarbeit basierenden Projekten ist. Facebook, Napster, Google und Windows sind nur einige Beispiele von Jugendlichen, die ausschließlich Computer und das Internet verwendeten, um neue fortschrittliche Programme zu entwickeln, die jetzt von Milliarden Menschen weltweit genutzt werden. Und viele dieser jungen Menschen verließen die Schule oder Hochschule, um ihre Ideen zu verfolgen und sie in die Praxis umzusetzen. Was beweist, dass man auch ohne schulische Hilfe sagenhafte und komplexe Dinge erschaffen kann, die Milliarden weltweit nutzen. Earlier this year, I won an international science competition. Jack Andraka, Anfang dieses Jahres habe ich einen internationalen Wissenschaftswettbewerb gewonnen. Und seitdem haben mich viele Menschen gefragt, wie um alles in der Welt konnte ein 15-Jähriger eine neue Methode zur Erkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs entwickeln. Meine Antwort, eine Menge harter Arbeit, 1,5 Jahre um genau zu sein, und eine Menge Misserfolge. Vor kurzem habe ich einen neuartigen Papiersensor zum Erkennen von Bauchspeicheldrüsen, Eierstock und Lungenkrebs entwickelt. Es ist 168 Mal schneller, über 26.000 Mal günstiger und über 400 Mal empfindlicher als der aktuelle Standard der Erkennung. Das Beste daran, es kostet 3 Cent und dauert 5 Minuten. Mein Durchbruch kam an dem unwahrscheinlichsten Ort. Er kam im Biologieunterricht der Highschool, dem absoluten Abscheu von Innovation. Gelächter. Im Grunde genommen schmuggelte ich diesen Artikel über einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen herein, den ich unbedingt lesen wollte. Eine einwandige Kohlenstoff-Nanoröhre ist im Wesentlichen eine atomdicke Röhre aus Kohlenstoff. Das heißt, stell dir ein wirklich langes Rohr vor. Es ist ein 50.000stel des Durchmessers deines Haares und es hat diese erstaunlichen Eigenschaften. Sie sind super, super cool. Sie sind wie die Superhelden der Materialwissenschaft. Dann versuchte ich, dieses Konzept von Antikörpern zu überdenken, das wir gerade lernten. Ein Antikörper ist im Grunde genommen ein Schlüssel- und Schlussmolekül, das spezifisch an ein bestimmtes Protein bindet, in diesem Fall an das Mesothelin. Ich habe versucht, diese spezifische Reaktivität mit dem zu kombinieren, wie Kohlenstoff-Nanoröhren sehr empfindlich auf ihr Netzwerk der dreidimensionalen Strukturen ihres Netzwerks reagieren. Dann traf es mich. Was ich tun könnte, ist, dass ich einen Antikörper in dieses Netzwerk einbringen könnte, sodass er spezifisch auf das Mesothelin reagiert. Dann würde ich auch seine elektrischen Eigenschaften basierend auf der Menge an Mesothelin ändern. Genug, um es mit einem 50 $ Ohmmeter von zu Hause zu messen. Also ziemlich einfach. Gerade als ich diese Erleuchtung hatte, stürmt meine Biologielehrerin auf mich zu, weil sie mich beim Lesen dieses Artikels sieht, reißt ihn mir aus der Hand, weil ich eigentlich einen Aufsatz schreiben sollte, stürmt dann davon und hält mir einen Vortrag. Nach dem Unterricht überzeugte ich sie letztendlich, nach einem riesigen Vortrag darüber, wie ich sie in ihrer Klasse respektieren sollte. Ich habe meinen Artikel schließlich zurückbekommen, weil das alles war, was ich wirklich von ihr wollte. Gelächter. Aber im Laufe meiner Reise habe ich eine wirklich wichtige Lektion gelernt. Was ich gelernt habe, ist, dass durch das Internet alles möglich ist. Theorien können ausgetauscht werden und du musst kein Professor mit mehreren Abschlüssen sein, um deine Ideen zu würdigen. Unabhängig von deinem Geschlecht, deinem Alter, deiner ethnischen Zugehörigkeit, unabhängig von irgendetwas, es zählen nur deine Ideen. Für mich ist das alles, was wirklich wichtig ist. Relevanz neu definieren bedeutet für mich, nach neuen Wegen zu suchen, das Internet zu nutzen. Wir wollen wirklich nicht deine Duckface-Bilder sehen. Gelächter. Stattdessen könntest du mit dem Internet die Welt verändern. Du könntest helfen, Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkennen. Also, wenn ich Bauchspeicheldrüsenkrebs erkennen konnte, stell dir vor, was du tun könntest. Elon Musk, der Schöpfer von PayPal und jetzt der Mann hinter Tesla, Hyperloop, SpaceX und SolarCity, antwortete immer auf die Frage, wie er so große Unternehmen führen kann und woher seine Fachkenntnis dafür kommt, mit dem Satz: Ich lese viele Bücher. Internet und Computer sind also Hilfsmittel, um auf eine reichhaltigere Informationswelt zuzugreifen. Nicht-Experten, die einen großen Beitrag für die Menschheit geleistet haben, tun dies seit der Ära von Aristoteles, als die ersten Schulsysteme erfunden wurden. Ihr Zweck war jedoch, Lehrmaterialien für diejenigen anzubieten, die daran interessiert waren, mehr über die Welt zu erfahren. Eigentlich bedeutet der Begriff Schule im antiken Griechenland Freizeit, was genau das Gegenteil dessen ist, was die Schule heute ist. Neugierige, unabhängige Dinosaurier. Frag Isaac Newton, woher er seine Bildung erhalten hat, denn er kam erst im Alter mit 12 Jahren in die Schule und mit 17 ist er von der Schule gegangen. Später ging er zum Trinity College, das kurz nach Newtons Abschluss geschlossen wurde. Aber das hinderte ihn nicht daran, einer der brillantesten Menschen zu werden, die die Welt je gesehen hat. In den folgenden 2 Jahren setzte er sein Studium privat fort und führte die Entwicklung seiner Theorien über die Analyse, Optik und das Gravitationsgesetz zusammen. George Smith, Dibner Institut. Die eigentliche Idee, dass die empirische Welt unsere Fragen beantwortet, hat sich so durchgesetzt wie fast noch nie zuvor. Erzähler. Und schon in jungen Jahren wurde Newton von dieser neuen Perspektive erfasst. Als Junge war er in ein Buch namens Die Mysterien von Natur und Kunst vertieft. Ein Handbuch für den Bau von mechanischen Vorrichtungen und der Erforschung der natürlichen Welt. Gail Christiansson, Newton-Biograf. Er war beschäftigt mit Dingen, mit denen Physiker sich beschäftigen, Zeit und Bewegung. Also baute er Windmühlen, er baute kleine Boote, er flog Drachen, die angeblich die Einheimischen erschreckten. Er band Kerzen an sie und die Menschen dachten, dass es Kometen waren. Jed Buchwald. Newton war ein sehr kluger Mann und er wurde überzeugt, dass die einzigen Arten von Aussagen, die akzeptabel sind, diejenigen sind, die man, um es unverblümt auszudrücken, im Labor testen konnte. Erzähler. Aber gerade als Newton die Grenzen von Descartes auslotete, traf England die Pest. Tausende starben jede Woche. Die Universität wurde geschlossen und Newton kehrte nach Hause zurück, um eine Infektion zu vermeiden. Und es war hier im Apfelgarten außerhalb des Familienhauses, wo die Legende von Isaac Newton geboren wurde. Gail Christiansson, als er 22 Jahre alt war und an Berechnungen von Sternen saß, war er der größte Mathematiker, den die Welt je gesehen hatte. Und doch wusste es niemand. Nur Newton wusste es und es war sein Geheimnis. Jed Buchwald, das war ein Kerl, der Berechnungen jeder Art über alles liebte. Wenn man beispielsweise seine Manuskripte öffnet, kann man sehen, dass er Logarithmen bis zu 50 Stellen berechnet hat und weitere solche Dinge. Nicht, weil er es brauchte, sondern weil er es gerne tat. Ich meine, es war eine Freude für ihn, das zu tun. Erzähler, und als ob das nicht genug wäre, hebte Newton die akzeptierte Weisheit darüber, wie Farben erzeugt werden, auf, indem er ein Experiment an sich selbst mit einer großen Nadel oder Ahle durchführte. Ich nahm meine Ahle und steckte sie zwischen mein Auge und den Knochen. Ich war so nah an der Rückseite meines Auges dran, wie ich konnte. Ich drücke mein Auge mit dem Ende davon, um die Krümmung in meinem Auge zu machen, sodass mehrere weiße, dunkle und farbige Kreise erscheinen. Erzähler. Glücklicherweise fand Newton einen sichereren Weg, um Licht und Farbe zu untersuchen, mit einem Prisma. Erzähler. Von Aristoteles bis Descartes dachten Wissenschaftler, dass Sonnenlicht oder weißes Licht rein war. Farben wurden erzeugt, indem weißes Licht physikalisch verändert wurde. Sie glaubten, dass das durch ein Prisma geschehen würde. Aber Newton beschloss, für sich selbst zu sehen. Indem er Sonnenlicht durch ein Prisma schickte, produzierte er das Spektrum der Farben. Und dann ging er noch einen Schritt weiter. Er schickte den roten Lichtstrahl durch ein zweites Prisma. Anstatt eine neue Farbe zu machen, blieb sie rot. Newton kam zu dem Schluss, dass weißes Licht nicht rein ist, sondern eine Kombination aus allen Farben des Regenbogens. Jed Buchwald, er betrachtete das Prisma eigentlich als einen Separator der Objekte, die sich alle im ursprünglichen Licht befinden. Das war für fast jeden sehr schwer zu schlucken, weil es bedeutete, dass man, wenn man auf weißes Licht schaut, etwas betrachtet, das bereits alle Farben in sich trägt. Das schien völlig kontraintuitiv zu sein und offen gesagt ist es für die meisten Menschen heute kontraintuitiv. Mit nur 25 Jahren hat Newton einige der erstaunlichsten Durchbrüche in der Geschichte der Wissenschaften erzielt, aber er behielt sie fast alle ausschließlich für sich, genau wie er es mit seinen Berechnungen getan hatte. Nachdem die Pest abgeklungen war, kehrte er nach Cambridge zurück, wo er sich hocharbeitete, bis er zum Lucianischen Professor für Mathematik ernannt wurde, die Position, die früher Stephen Hawking innehatte. Oder frag Albert Einstein, wie er auf die Relativitätstheorie und andere konzeptionelle Aspekte seiner erstaunlichen Arbeit gekommen ist, obwohl er viele Unterrichtsstunden ausgelassen hat. Seine Gedanken über die Schule waren, Zitat, der Geist des Lernens und des kreativen Denkens ging im strikten Auswendiglernen verloren, Zitat Ende. Obwohl Einstein heute als Inbegriff des Genies gilt, dachten viele Menschen in den ersten zwei Jahrzehnten seines Lebens, dass Einstein das genaue Gegenteil dessen war. Gleich nach Einsteins Geburt machten sich Verwandte Sorgen um Einsteins spitzen Kopf. Einstein konnte auch seine eigenen Lehrer nicht beeindrucken. Von der Grundschule bis zur Hochschule hielten ihn seine Lehrer und Professoren für faul, schlampig und ungehorsam. Einige seiner Lehrer sagten ihm sogar, dass er es niemals zu etwas bringen würde. Was in der Klasse Faulheit zu sein schien, war in Wirklichkeit Langeweile. Anstatt nur Fakten und Daten auswendig zu lernen, das Hauptstandbein der Arbeit im Klassenzimmer, dachte Einstein lieber darüber nach, warum die Nadel eines Kompasses in eine Richtung zeigt. Warum ist der Himmel blau? Wie wäre es, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen? Unglücklicherweise waren das für Einstein nicht die Art von Themen, die er in der Schule gelernt hatte. Obwohl seine Noten gut waren, fand Einstein reguläre Schulbildung streng und unterdrückend. Die Dinge änderten sich für Einstein, als er sich mit Max Talmud anfreundete, dem 21-jährigen Medizinstudenten, der einmal in der Woche bei den Einsteins zu Abend aß. Obwohl Einstein erst 11 Jahre alt war, führte ihn Max in zahlreiche Wissenschafts- und Philosophiebücher ein und diskutierte dann deren Inhalt direkt mit ihm. Einstein blühte in dieser Lernumgebung auf und es dauerte nicht lange, bis er über das hinausgewachsen war, was Max ihm beibringen konnte. 7 Jahre lang arbeitete Einstein an 6 Tagen in der Woche als Patentangestellter. Er war dafür verantwortlich, die Pläne der Erfindungen anderer Menschen zu überprüfen und festzustellen, ob sie durchführbar waren oder nicht. Falls ja, dann musste Einstein sicherstellen, dass niemand sonst für dieselbe Idee ein Patent erhalten hatte. Irgendwie fand Einstein zwischen seinem ausgelasteten Arbeits- und Familienleben nicht nur Zeit, an der Universität Zürich um 1905 zu promovieren, sondern er fand auch Zeit zum Nachdenken. Während der Arbeit im Patentamt machte Einstein seine schockierendsten und erstaunlichsten Entdeckungen. Charles Darwin war ein sehr neugieriges Kind, das Tiermuscheln, Vogeleier, Kieselsteine und Mineralien sammelte. Aber sein Vater sagte ihm einmal, Zitat, du kümmerst dich um nichts außer Schießen, Hunde und Rattenfang und du wirst eine Schande für dich und deine ganze Familie sein. Zitat Ende. Als er auf der Hochschule war, besuchte er die offiziellen Vorlesungen der Universität, beklagte sich aber, dass die meisten dumm und langweilig seien. Er war angewidert von dem stumpfsinnigen und veralteten Anatomievortrag. Obwohl er eine medizinische Universität besuchte, brachte er naturgeschichtliche Bücher mit, darunter eine Kopie von George Graves, ein Begleiter des Naturforschers, die er im August mit der Erwartung, die Küste zu sehen, gekauft hat. Und er hat sich ähnliche Bücher aus der Bibliothek geliehen. Darwin schrieb nach Hause das, Zitat, ich von einem Moor lernen werde, Vögel zu stopfen. Er berechnet nur eine Guinea für eine Stunde jeden Tag, 2 Monate lang. Zitat Ende. Ohne seine Neugier, selbst zu lernen, wäre Darwin wahrscheinlich nie auf die Evolutionstheorie gekommen. Louis Pasteur war in seinen frühen Jahren ein durchschnittlicher Student, der nicht besonders akademisch war. 1839 trat er in das College ein und erwarb einen Bachelorabschluss im Jahr 1840. Er setzte dort seine Studien fort für einen Bachelorabschluss in Naturwissenschaften mit spezieller Mathematik, scheiterte jedoch 1841. 1842 gelang ihm jedoch der Abschluss mit einer sehr schlechten Note in Chemie. Das Ganze fand in Dijon in Frankreich statt. Die gleiche Geschichte gilt für Nikola Tesla. Als die Prüfungszeit kam, war Tesla unvorbereitet und bat um eine Verlängerung der Studienzeit. Dies wurde aber abgelehnt. Er absolvierte nie die Universität und somit erhielt er auch keine Noten für sein letztes Semester. Und was ist mit Galileo? Außer in Mathematik war Galileo Galilei an der Universität gelangweilt. Galileos Familie wurde darüber informiert, dass ihr Sohn Gefahr läuft, durchzufallen. Ein Kompromiss wurde ausgearbeitet, bei dem Galileo vom Mathematiker des toskanischen Hofes in Vollzeit in Mathematik unterrichtet werden sollte. Galileos Vater war über diese Wendung der Ereignisse kaum erfreut, denn der Verdienst eines Mathematikers war ungefähr so hoch wie der eines Musikers. Aber es schien, als ob Galileo dadurch seine Hochschulausbildung erfolgreich abschließen konnte. Bald jedoch verließ Galileo die Universität von Pisa ohne Abschluss. Es gibt keinen Mangel an solchen Beispielen von Menschen, die durch eigenes Lernen zu Experten wurden und in einigen Fällen das Schulsystem, das sie zurückhielt, völlig ablehnten. Bürgerwissenschaft. Lasst sie uns bauen. Je mehr Zugang zu Information und Freiheit Menschen in der Gesellschaft haben, desto mehr Einsteins wird sie schaffen, die wiederum die Gesellschaft als Ganzes bereichern. Citizen Science, zu Deutsch Bürgerwissenschaft, ist eine wissenschaftliche Forschung, die ganz oder teilweise von Amateur- und nicht professionellen Wissenschaftlern durchgeführt wird, oft durch Crowdsourcing und Crowdfunding unterstützt wird. Formal wurde die Bürgerwissenschaft definiert als die systematische Sammlung und Analyse von Daten, Entwicklung von Technologie, Untersuchung von Naturphänomenen und die Verbreitung dieser Aktivitäten von Forschern auf einer hauptsächlich nebenberuflichen Basis. Zitat Ende. Diese Gruppen von Menschen ohne besondere formale Ausbildung in den Bereichen, die sie studieren, erzielten oft erstaunliche Ergebnisse und ihre Interessen erstreckten sich von der Beobachtung zyklischer Naturereignisse wie zum Beispiel Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Pflanzen und Tiere über Astronomie oder Proteinfaltung. Ein großartiges Beispiel ist Folded und die Idee, den Videospielgedanken zu integrieren, um der Menschheit zu nutzen und um mehr solcher Bürgerwissenschaftler zu schaffen. Think about Angry Birds. Adrian, denk an Angry Birds. Menschen spielen dieses Spiel 3 Millionen Stunden am Tag. Wenn wir ein Spiel produzieren könnten, das der Gesellschaft nützt, mit diesem Maß an Engagement, könnten wir die Welt in einer Woche verändern. Erzähler: Adrians erstes wissenschaftliches Videospiel begann, als Biochemiker ein Problem hatten. Um Krankheiten zu bekämpfen, brauchten sie Hilfe bei der Lösung von Proteinpuzzles. Computer sind bei visuellen Puzzles schrecklich, aber Menschen können sie großartig lösen. Wo also konnte Adrian viele Helfer finden? Was wäre, wenn er die Millionen Menschen, die Videospiele spielen, dazu bringen könnte, eine andere Art von Spiel zu spielen? Adrian, und das war der Anfang von Folded. Es ist ein 3D-Puzzle. Erzähler: Anstelle von Vögeln und Bomben geht es bei diesem Spiel um Proteinfaltung. Proteine sind Moleküle, die aus langen Ketten von Aminosäuren bestehen. Sie sind die Arbeitskräfte unserer Zellen, die Maschinen, die unseren Körper am Laufen halten. Und sie falten sich auf tausende verschiedene Arten. Adrian, es ist, als ob alle Teile des Proteins in dieser Art von Puzzle zusammengeschlossen sind, wie Tetris. Erzähler: Wie sie sich falten, wird das, was sie in deinem Körper tun, verändern. Riju: Das, je nachdem, wie sie gefaltet sind, können sie die Fasern in deinem Haar oder die Motoren, die deine Muskeln antreiben, bilden. Erzähler: Ein falsch gefaltetes Protein kann helfen, dass sich HIV vermehrt und Krankheiten wie Krebs verursachen. Aber ein gut gefaltetes kann helfen, Krankheiten zu heilen. Im Labor können Wissenschaftler die langen Ketten der Aminosäuren herstellen, aber wenn es darum geht, sie richtig zusammenzufalten, haben sie Probleme. Und da kommen die Menschen, die Folded spielen, ins Spiel. Adrian, grundsätzlich ist Folded ein Spiel, in dem wir Menschen einsetzen, um zu verstehen, wie man diese Moleküle baut, um Heilmittel der nächsten Generation zu entwickeln. Am 8. Mai 2008 veröffentlichten sie Folded für die Welt und warteten. Adrian, die Server stürzten innerhalb von 24 Stunden ab. Die Öffentlichkeit spielte es und sie kümmerten sich darum und sie verstanden es und es war eines der größten Gefühle meines Lebens. Erzähler, Folded hat Geschichte geschrieben und es ist nicht Angry Birds. Mit über 300.000 Spielern bringt dieses Spiel die Wissenschaft voran. Astro Teller, es schafft tatsächlich einen Mehrwert für die Welt. Adrian ist einen völlig neuen Weg gegangen. Es gibt keine Elfen in Folded, es gibt keine Magie, es gibt keine Einhörner und doch lieben es die Menschen. Erzähler, im Jahr 2011 haben Folded-Spieler eines dieser Puzzle in nur 3 Wochen gelöst. Das Rätsel eines schlechten Proteins, das HIV bei der Reproduktion hilft. Die Identifizierung dieser Struktur bringt uns näher, bessere Behandlungen zu entwickeln. Welche Art von Person spielt also ein Spiel über die Proteinfaltung? Lerne einen der besten Folded-Spieler der Welt kennen. Er ist kein Wissenschaftler, er ist ein Neuntklässler. Wie die meisten 15-Jährigen spielt Michael Tate gerne herum. Michael Tate, ich spiele Folded so oft ich kann und ich bleibe stundenlang dran. Erzähler, um die Punktzahl zu erhöhen, muss man die Regeln der Proteinfaltung befolgen. Mach das Protein kompakt und vermeide Leerräume. Michael Tate, diese roten Dinge sind Leerräume, die ich ausfüllen muss und ich kann Gummibänder hinzufügen, die das Protein näher zusammenbringen und wenn du die meisten Wasserstoffbindungen zwischen allem machst, bekommst du die höchste Punktzahl. Adrian, wir dachten, wir müssten die Wissenschaft hinter der Fassade eines Spiels verstecken und dann war es fast so, als ob wir sie hereingelegt hätten, aber das Gegenteil war der Fall. Michael Tate, Vorträge von deinen Lehrern zu bekommen ist langweilig, aber wenn die Schüler Spaß daran haben, ein Spiel zu spielen, oh meine Güte, Erzähler, es gibt tausende mehr wie Michael, von Architekten über Historiker und Bankern bis hin zu Biobauern. Sie sind die Menge. Wenn du glaubst, dass diese Bemühungen der Bürgerwissenschaft nicht als zuverlässig oder seriös angesehen werden können, hast du falsch gedacht. Eine Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass die Ergebnisse der Bürgerwissenschaft mit Experten bei der Analyse von Landbedeckungsdaten konkurrieren. Und das ist kein Einzelfall. Ein klassisches Beispiel für diesen Ansatz bietet Tim Gowers, der in seinem Blog eine mathematische Frage stellte, die die Kommentatoren innerhalb von wenigen Tagen gelöst haben. Daraus entstand das Polymath-Projekt, ein Online-Projekt zur Lösung einiger sehr komplizierter mathematischer Probleme. Gowers ist einer der renommiertesten Mathematiker der Welt. Er ist Professor an der Universität Cambridge und Träger der Fields-Medaille, die oft als Nobelpreis für Mathematik bezeichnet wird. Gowers ist auch ein Blogger und im Jahr 2009 nutzte er seinen Blog, um eine sehr auffällige Frage zu stellen. Ist massiv kollaborative Mathematik möglich? Was er also in diesem Beitrag vorschlug, war, seinen Blog zu benutzen, um ein schwieriges, ungelöstes mathematisches Problem anzugreifen. Ein Problem, von dem er sagte, dass er es gerne lösen würde, ganz offen, indem er seinen Blog benutzte, um seine Ideen und seinen partiellen Fortschritt zu veröffentlichen. Außerdem lud er jeden auf der Welt ein, der dachte, dass er eine Idee hätte, um dazu beizutragen, seine Idee im Kommentarbereich des Blogs zu veröffentlichen. In den nächsten 37 Tagen haben 27 verschiedene Menschen 800 substanzielle Kommentare mit 170.000 Wörtern veröffentlicht. Am Ende der 37 Tage nutzte Gowers seinen Blog, um anzukündigen, dass sie das Kernproblem gelöst hatten. Tatsächlich hatten sie eine schwierigere Verallgemeinerung des Problems gelöst. Das Polymath-Projekt war erfolgreich. Was das Polymath-Projekt also vorschlägt, zumindest für mich, ist, dass wir das Internet nutzen können, um Werkzeuge zu entwickeln, die unsere Fähigkeiten erweitern, um die schwierigsten intellektuellen Probleme zu lösen. Oder anders ausgedrückt, wir können Werkzeuge bauen, die unsere kollektive Intelligenz aktiv verstärken, so wie wir seit Jahrtausenden physische Werkzeuge benutzt haben, um unsere Kraft zu vergrößern. Stell dir vor, dass Menschen einfach Viren anstelle von wahllosen, beliebigen, unsinnigen Spielfiguren töten. Stell dir vor, die Rätsel des biologischen Alterungsprozesses oder des Krebses lösen zu können, anstelle von Rätseln, die in der echten Welt überhaupt keine Wirkung haben. Oder stell dir vor, dass deine Lehrer die besten Spieler sind, die dir in einem Strategiespiel helfen. Aber anstatt sinnlose Gebäude zu bauen, baust du echte Modelle, die in der echten Welt auch angewendet werden können. Neben Fold It gibt es weitere Beispiele für solche Spiele. Eines dieser Spiele ist Eterna. In Eterna besteht das Ziel darin, RNA-Moleküle dazu zu bringen, bestimmte Formen anzunehmen. Die besten Designs werden dann im Labor synthetisiert und bewertet. iWire versucht, das Gehirn zu kartografieren, beginnend mit den Verbindungen zwischen Retina-Neuronen. Ein weiteres Beispiel ist Philo. Ein Spieler denkt vielleicht, dass Philo nicht mehr als ein Gelegenheitsspiel ist. In Wirklichkeit stellen jedoch die verschiedenfarbigen Quadrate DNA-Nukleotide dar und das Spiel verwendet eine menschliche Mustererkennung, um eine Mehrfachsequenzausrichtung durchzuführen. Noch ein Beispiel ist The Cure. Es arbeitet an der Entwicklung eines genomikgetriebenen Prädiktors für eine Prognose von Brustkrebs, Citizen Sword. Das ist eine Sammlung von 3 verschiedenen Spielen, die verwendet werden, um diverse Tierarten zu klassifizieren und zu charakterisieren. Diese Sortierung ermöglicht es den Forschern, neu entdeckte Tiere zu identifizieren und zu benennen. Es gibt sogar Spiele, die echte lebende Organismen für Bildungszwecke verwenden. Das System, das wir speziell in einem Museum einsetzen, wird hier gezeigt. Es ist eine andere Vergrößerung, die man gerade gesehen hat. Anstatt also mit einem Schwarm von Zellen zu interagieren, interagiert man hier mit einer einzigen Zelle. Die Benutzer zeichneten im Grunde genommen einen Lichtkreis und diese einzelne Zelle ist dann im Inneren eingefangen. Wann immer sie auf das Licht trifft, dreht sie sich um. Ich zeige das einfach nochmal. Beobachte, wie die Zelle hier schwimmt und sobald sie auf das Licht trifft, dreht sie sich irgendwie um. Jetzt kann man verschiedene Dinge tun. Man kann zum Beispiel Farbexperimente durchführen. Zum Beispiel, auf welche Farben die Zelle wirklich reagieren wird. Wenn man mit rotem Licht zeichnet, stellt man fest, dass die Zellen einfach durchschwimmen. Das gleiche gilt für grünes Licht. Sie sind also nicht sehr empfindlich darauf. Aber wenn man wie zuvor blaues Licht verwendet, fangen die Zellen an, sich umzudrehen. Und man kann tatsächlich versuchen, vor oder hinter der Zelle zu zeichnen, um zu sehen, wo sich der Augenfleck befindet. Und das ist eigentlich ein etwas schwierigeres Experiment, weil der Projektor und andere Dinge verzögert sind, aber wir sind nah dran, etwas zu ermöglichen, wo man subzelluläre Experimente in einer Art Museumssituation durchführen kann. Man kann auch versuchen, Spiele auf dieser Plattform zu erstellen. Wieder haben wir ein virtuelles Objekt, das überlagert ist. Und hier ist die Art der Interaktion indirekter. Man kann bestimmte Barrieren zeichnen und dann hoffen, dass die Zellen irgendwie von der Barriere abprallen und diese Objekte einfangen. Jetzt gibt es viele interessante Fragen. Ich meine, wie gestaltet man Spiele auf einer solchen Plattform effektiv? Welche Art von Spielmechanismen eignen sich gut? Hier ist ein weiteres Spiel, bei dem man Punkte bekommt, indem man die meisten Zellen in die Box bringt. Und wenn man nur einen kleinen Kreis zeichnet, ist das vielleicht nicht sehr effektiv. Wenn man einen größeren Kreis zeichnet und den Kreis mit der Zeit immer kleiner macht, kann man sie einsperren. Das sind sehr einfache Spiele, mehr zu Demonstrationszwecken, aber auch für die Art von Dingen, die in einem Museum gut funktionieren. Und schließlich befindet sich das hier in einer Art Prototypphase, die wir mit dem Exploratorium beginnen. Anstatt auf einem Bildschirm mit einem Kinect zu zeichnen, projiziert man seine Körperform auf diese Zellen und projiziert dann alles vergrößert auf dem Bildschirm. Man kann sehen, wie im Grunde genommen dieser Mensch mit seiner ganzen Körperform mit diesen Zellen interagiert. Und das ist deshalb so interessant, weil es in diesem Fall wirklich Zellen auf eine Art und Weise auf eine Ebene des Menschen bringt, aber wenn man dann durch ein Mikroskop schaut, sieht man tatsächlich die Person, die da drin tanzt, und irgendwie bringt man sich selbst auch ein. Man schrumpft sich selbst auf die Ebene dieser Mikroskope und man kann mit ihnen interagieren. Man kann auch Dinge auf einer ganz anderen Zeit- und Längenskala tun. Das ist eine Petrischale, sie ist eigentlich mehr makroskopisch. Was man in Gelb sieht, ist eine Schleimpilzform, sie heißt Physarum. Und in Rot sieht man, wo der Roboter die Nahrungslösung platziert. Man kann zunächst sehen, dass dieser Organismus nach Nahrung sucht, sie findet und dann immer diese Nahrungsspur, die ausgelegt ist, verfolgt. Dieses ganze Experiment durchzuführen dauert etwa einen Tag und ein Bild wird etwa alle 10 Minuten aufgenommen. Wir haben auch ein Cloud-Labor dafür gebaut, damit die Schüler online gehen und diese Art Experimente durchführen können. Und es war eigentlich ein Lego-Roboter, der diese Dinge ausführte, wie es hier schematisch dargestellt ist. Was man hier sieht, sind Computer. Und wenn man die beiden Bilder vergleicht, sollte man eine Reihe von Unterschieden sehen. Nehmt euch einen Moment Zeit und denkt nach. Das sind also im Grunde genommen 50 Jahre Unterschied. Computer haben viele Fortschritte gemacht in Bezug darauf, wie gut sie sind, wie einfach sie zu bedienen sind. Und man kann es auch so zusammenfassen und sagen, früher ging es in erster Linie um Zahlenverarbeitung und hier geht es wirklich um eine interaktive Erfahrung, die sogar Kinder heutzutage haben können. Und wenn man sich die Biotechnologie anschaut, was dort so vor sich geht, sieht man tatsächlich viele Ähnlichkeiten darin, dass wir jetzt mikrofluidische Geräte integriert haben, die sogar Ventile ähnlich wie Transistoren haben und man kann Flüssigkeiten in kleinen Tröpfchengrößen bewegen und Diagnosen und andere Dinge machen. Und ähnlich wie das Bild im Hintergrund sind diese Geräte immer noch schwer zu bedienen. Sie sind noch nicht so leistungsfähig, wie wir es uns erhofft haben. Aber sie werden immer besser und wir können uns wirklich fragen, was in 10 oder 50 Jahren passieren wird. Werden wir im Grunde genommen die gleiche Interaktivität und die gleiche Benutzerfreundlichkeit haben, wie jetzt mit unseren elektronischen Geräten? Eine weitere interessante Idee ist es, das menschliche Erbleben mit Wissen und Technologie zu verbinden. Stell dir ein Raumschiff auf der Erde vor, ein Raumschiff, das eine Reise zu nahegelegenen Planeten perfekt simuliert. Anstatt also durch eine Brille mit der virtuellen Welt verbunden zu sein, kannst du es erleben, wie als wenn es echt wäre. Stell dir vor, du steigst mit deinen Freunden in dieses auf der Erde verankerte, aber futuristische Raumschiff ein und ihr macht für einige Wochen einen Ausflug zu den nahegelegensten Planeten. Obwohl ihr auf dem Boden bleibt, wette ich, dass du das schnell vergessen wirst und das Gefühl hast, dass du eine echte Reise zum Mars und zum Rand des Universums erlebst. Innerhalb einer solchen Simulation würde deine Interaktion mit deinen Freunden und sogar mit dem Planeten selbst, Nebeln und den Sternen, die in den Fenstern sichtbar werden, ziemlich realistisch erscheinen. Denn wenn du eine solche Reise in der Realität unternehmen würdest, wäre auch das Raumschiff immer zwischen dir und dem Rest des Universums, denn du würdest das durch das Raumschifffenster erleben. Menschen können Szenarien so gut simulieren, dass viele Leute Filme schauen, als wären sie ein Teil der Handlung. Erinnere dich einfach an deine Kindheit, als du dir das vorgestellt hast, ein Superheld zu sein und dein Zuhause dein Raumschiff war. Solche Gefühle erleben wir immer wieder oft, wenn wir mit unseren Kindern spielen. Du kannst eine Menge virtuelle Umgebungen erforschen, als ob du dort wärst, in dem Schiff, mit dem du bereits fliegst, umherschaust und die reale Welt erforschst. Wenn die Macht der Spiele und die Kreativität der Massen nicht für eine gebildete Gesellschaft ausreicht, dann sollte künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel der Supercomputer Watson, uns dabei helfen. Wenn du Watson nicht kennst und nicht die Zeit hast, mehr darüber herauszufinden, dann beachte nur einige Fakten über diese intelligente Maschine. Er ist in der US-amerikanischen Gameshow Jeopardy gegen zwei der besten Spieler der Welt angetreten und gewann mit großem Abstand, was beweist, wie gut er die menschliche Sprache und die Konzeptabstraktion versteht und handhabt. Jetzt wird er im Gesundheitswesen verwendet, um Hunderttausende von wissenschaftlichen Artikeln zu recherchieren und Behandlungen für Patienten zu verschreiben. Er, also der Computer, ist im Grunde eine sehr intelligente KI-Maschine, künstliche Intelligenz, die mit jedem Tag intelligenter wird. Vielleicht hast du auch schon von Siri oder von Google Now gehört, also kleinen KIs, mit denen du über dein Smartphone sprechen kannst, um Anweisungen für verschiedene Softwareaufgaben zu geben, eine E-Mail zu senden, eine Route zu finden, einen Termin zu vereinbaren oder sogar zu fragen, wie groß die Entfernung von der Erde bis zum Mond ist. Kombiniere jetzt die Leistungsfähigkeit von Watson mit der großen Verfügbarkeit von Smartphones und Highspeed-Internet mit reichlich Informationen und du hast jetzt einen riesengroßen Lehrer an der Tasche. Eigentlich hast du alle Lehrer zusammen in deiner Tasche. Warum solltest du jetzt all die Fakten merken müssen, wenn dir jede der Menschheit bekannte Tatsache jetzt zur Verfügung steht? Mit fast sofortartiger Rückmeldung von solch einer leistungsfähigen KI kannst du darauf wetten, dass die Menschen immer noch informierter sein werden. Solche Technologien können auch mit Virtual Reality Headsets genutzt werden, um der Realität noch näher zu kommen als ein digitales Spiel. Aber Watsons Fähigkeiten wären nichts ohne das riesige menschliche Wissen, aus dem Watson auswählt, interpretiert und lernt. So lernen Menschen neue Informationen und können Quellen wie Wikipedia und dergleichen verbessern. KIs wie Watson lernen dann von ihnen und werden zu Experten in vielen Bereichen, die wiederum dazu beitragen, Menschen klüger zu machen. Vielleicht kannst du Watson eines Tages in einer natürlichen gesprochenen Sprache sagen, welche Art von Webseite oder App du haben möchtest. Und er erstellt sie dir in einer Programmiersprache, die du bevorzugst und die am besten für diese neue Ressource geeignet ist. Und eine solche App wird dein Werkzeug sein, um noch mehr über die Welt zu lernen. Stell dir vor, dass Nachrichten dir auf eine Art präsentiert werden, damit du sie auch wirklich verstehst. Sagen wir, du magst Sport und die KI weiß das. Sie wird versuchen, die Nachrichten klar darzustellen, indem sie Sportanalogien macht, damit du sie besser verstehst. Kurze Filme und Geschichten können also mit Hilfe von KI erstellt und individuell angepasst werden, damit man die Information besser begreifen kann. Eine weitere sehr wirkungsvolle und effiziente Idee ist es, die von Menschen getätigten Beiträge zur Bildung mit Hilfe nahtloser Technologien und Methoden einzubetten. Hier ein Beispiel. Wenn du dich irgendwo im Internet angemeldet hast, dann kennst du wahrscheinlich das Recapture-Programm. Mit diesem kannst du beweisen, dass du kein Spambot bist, indem du fast unlesbare Wörter in ein Textfeld eingibst. Was du vielleicht nicht weißt, dass du damit wahrscheinlich einen Beitrag geleistet hast, tausende alte Bücher und Dokumente zu übersetzen. Im Jahr 2009 hatten Google und einige andere Unternehmen ein Problem. Sie wollten jahrealte Bücher und Zeitungen digitalisieren, indem sie eine Software verwendeten, die das Gedruckte lesen und dann in tatsächlichen digitalen Text umwandeln kann. Dafür wurde die OCR-Methode, also die optische Zeichenerkennungsmethode, verwendet. Aber selbst die fortschrittlichsten Computer hatten Probleme, einige der Scans wegen schlechter Qualität zu lesen, weil der Text verschmiert, schief oder in einer Schriftart war, die seit Jahren nicht mehr verwendet wurde. Also haben sie einfach diese unlesbaren Wörter zwischen dich und dem, worauf du zugreifen kannst, gestellt und dir gesagt, dass du sie jetzt übersetzen musst, bevor es weitergehen kann. Spambots können sie nicht lesen, da Recapture nur die Wörter verwendet, mit denen die Computer bereits gesagt haben, dass sie sie nicht lesen können. Das ist brillant und simpel zugleich. Das Projekt war ein großer Erfolg und es gelang beispielsweise in nur wenigen Monaten 20 Jahre New York Times zu digitalisieren, indem Webserver die schwierigen Teile entschlüsselten. Denk auch an die Idee des Distributed Computing, zu Deutsch dem verteilten Rechnen, mit dem neue Planeten entdeckt, Mersenne-Primzahlen gefunden oder Funksignale zur Erkennung von außerirdischen Übertragungen verarbeitet werden. Der Prozess ist sehr einfach. Menschen auf der ganzen Welt installieren einen Bildschirmschoner, der Berechnungen für diese Projekte ausführt, sobald sich ihre Computer im Wartezustand befinden. Tausende von Computerstunden wurden auf diese Weise für Forschung genutzt. Well, I'm one of the co-founders of SETI at Home. Nun, ich bin einer der Mitbegründer von SETI at Home und auch der Leiter des Boeing-Projekts, das die Software entwickelt, die von SETI at Home verwendet wird. Als wir SETI at Home entworfen haben, versuchten wir herauszufinden, ob wir tatsächlich eine Chance hätten, genügend Rechenleistung zu erhalten, um etwas wissenschaftlich Nützliches zu tun. Wir dachten uns, dass die Schwelle bei 50.000 Computern liegen würde. Wenn wir so viele hätten, könnten wir Wissenschaft betreiben, die wir sonst nicht machen könnten. Und innerhalb von wahrscheinlich 2 oder 3 Monaten hatten wir 1 Million Computer, 20 mal mehr als wir dachten. Natürlich hat das viele Probleme verursacht mit der Aufrüstung unserer Server, um so viele zu bewältigen. Ich erinnere mich, als es eines Tages so war, dass wir uns morgens unsere Datenbank anschauten und sahen, wie viele Berechnungen in den letzten 24 Stunden durchgeführt wurden. Und es waren 1000 Jahre. 1000 Jahre Rechenzeit an einem Tag. Und wir lehnten uns zurück und ließen das sinken und an diesem Punkt erkannten wir, dass wir wirklich an etwas dran waren. Zum Beispiel hat das Klimavorhersagecomputing Aufgaben, die für Wochen oder Monate laufen. Im Großen und Ganzen betreiben die anderen Projekte Forschung in einer Art herkömmlichen Rate und veröffentlichen wissenschaftliche Arbeiten. Es gibt ein Projekt namens Einstein at Home, das freiwillige Computerberechnungen einsetzt und eine ganze Reihe neue Pulsare gefunden hat. Pulsare, die Teil von Binärsystemen sind. Eine sehr aufregende Art von Pulsar. Die biomedizinischen Projekte, ich kann dir nicht sagen, dass sie Krebs oder etwas Ähnliches geheilt haben, aber sie haben Artikel in Zeitschriften wie Science and Nature veröffentlicht und das mit einem ziemlich guten Tempo. Es gibt also eine Menge echter Wissenschaft, die mit freiwilligen Computerberechnungen betrieben wird. Eine weitere spannende Sache ist erst kürzlich gewesen, alles für den Betrieb auf Smartphones zu übertragen, insbesondere auf Android-Smartphones, die in gewisser Weise die Zukunft der Verbraucherelektronik darstellen. Sie werden Desktop-Computer nicht ersetzen, aber es wird mehr von ihnen geben. Es gibt derzeit schon mehr von ihnen und sie werden sehr leistungsfähig und sehr fähig, wissenschaftliche Berechnungen durchzuführen. Du denkst vielleicht, dass Mathematik, Physik, Biologie oder derartige Fächer für Menschen sehr schwer zu verstehen sind und deshalb beschäftigen sich nur wenige mit solchen Themen. Was wäre aber, wenn unsere Gesellschaft nur eine einzige Veränderung erfahren würde, nämlich, dass Wissenschaft zur coolsten Sache wird, die man diskutieren kann? Anstatt über Politik, Musik, Filme oder Sport zu reden, wären wissenschaftliche Themen das Hauptinteresse der Menschen. Wie würde das die Gesellschaft als Ganzes verändern? Menschen tratschen die ganze Zeit über andere Menschen. Sie kennen hunderte Filme und erinnern sich an tausende Situationen aus diesen Filmen, nebst den präsentierten Charakteren. Sie schauen so viel Sport und merken sich viele komplexe Statistiken. Menschen erinnern sich an Witze und Leute, an Promi-Klatsch und weit entfernte Freundschaften. Es gibt keinen Grund zur Annahme, Menschen seien nicht in der Lage, viele Informationen zu speichern und sie für alle möglichen Zwecke nutzen zu können. Sie begeistern sich oft fanatisch für eine Fußballmannschaft, ein religiöses Dogma, einen Musiker oder einen Hollywoodstar. Was aber, wenn sie sich stattdessen für Atome, Galaxien, DNA, Sterne, die Geschichte der Wissenschaft, Mathematik, Chemie und so weiter wirklich begeistern würden? Wie würde uns das als Gesellschaft verändern? Gespräche zu führen und Feedback als Bestärkung zu erhalten, scheint einen großen Einfluss auf das Bewahren und auf das Verstehen von Informationen zu haben. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, wenn ich mit meinen Freunden ausgehen würde und wir dann nicht wie sonst über eine Fußballmannschaft reden würden oder wie betrunken wir letzte Nacht waren oder welche Filme wir angeschaut haben oder ein Verbrechen, das man im Fernsehen gesehen hat, sondern stattdessen über die jüngsten entdeckten Exoplaneten, die Relativitätstheorie, neue Technologien oder das Universum als Ganzes diskutierten. Denk einmal darüber nach. Filme und Fernsehshows haben so viel Erfolg in der Welt, aber die Mehrheit von ihnen basiert auf Fiktion und Klatsch und macht ihre Zuschauer zum Wesen mit wenig oder gar keinem Verständnis für die erstaunliche Realität um sie herum. Was wäre, wenn Filme von echten wissenschaftlichen Ereignissen handeln würden? Was wäre, wenn Fernsehsendungen mehr sachlich als fiktiv wären? Wenn du endlose Geschichten und komplexe Ideen haben willst, schau einfach auf die Realität. Von Quarks bis zu Quasaren, von lebenden Zellen bis hin zu schwarzen Löchern, von Galileo bis Einstein. Die Geschichte der echten Welt ist weit jenseits aller Geschichten, Filme, Bücher und Ideen, die wir uns jemals erträumt haben. Stell dir vor, dass wir uns statt eines erfundenen Dramas einen Film über das Leben von Nikola Tesla ansehen. Oder dass wir anstatt Science-Fiction-Filmen Filme über die Entdeckung von Quarks, von Atomen oder DNA anschauen. Also jene Bausteine, aus denen alles besteht, was sich in und um uns herum befindet. Das Drama, das Galileo durchlebte, um zu beweisen, dass der Himmel nicht perfekt ist, und die Neugier, die ihn dazu veranlasste, als allererster einen wandernden Stern durch ein Teleskop zu beobachten und zu erkennen, dass es eine Welt wie unsere war. Antike Griechen wie Aristoteles, die versuchten, die Welt um sie herum zu verstehen. Das Leben und die Entdeckungen von Kopernikus und Kepler, die überwältigenden Entdeckungen Darwins, die zur Evolutionstheorie führten, Einsteins Streben zu beweisen, dass der Raum eine Form hat, die Erfindung von Chemie und Biologie, die Entdeckung von tektonischen Platten und wie sich die Erde unter unseren Füßen bewegt. Edward Hubbles Entdeckung, dass unsere Galaxie nur eine von Milliarden von Galaxien da draußen ist und dass sich das Universum ständig mit einer stetig steigenden Rate ausdehnt. Die Existenz von so vielen Lebewesen auf der Welt, sowie denjenigen, die ausgestorben sind, wie die Dinosaurier zum Beispiel. Die Offenbarung der Quantenphysik, die Entdeckung von Neutrinos, die Entwicklung der vielen erstaunlichen Technologien, die zum menschlichen Streben nach der Erforschung der Welt beigetragen haben. Ich wette, viele haben nicht einmal die geringste Ahnung von der faszinierenden Komplexität unserer Welt. Die Dramen, die sich hinter wissenschaftlichen Unterfangen abspielen, die unglaublichen Ergebnisse oder die Aufregung über neue Entdeckungen. Ich bin so neugierig darauf, wie sich die Menschheit und unsere Umgebung entwickeln würden, wenn wir solchen Medien genauso ausgesetzt wären wie den teilweise falschen Informationen, die uns heute angeboten werden. Aber warum bei Filmen und TV-Shows aufhören? Was ist mit Cartoons, die echte Eigenschaften der Natur darstellen? Bedenke Atome und wie schwer es zu sein scheint, sich an ihre Eigenschaften zu erinnern und wie sie miteinander reagieren. Was, wenn man sie in Zeichentrickfiguren wie diese und ihre chemischen Eigenschaften in Kräfte verwandelt? Die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, kann auf demselben Prinzip basieren. Oder wenn Kinder erstaunliche Dokumentationen wie Planet Erde, Eisige Welten oder unser blauer Planet anstelle von sinnlosen Fernsehshows anschauen würden. Schau dir die Nachrichten heute genau an und du wirst dort selten Wissenschaft finden. Was wäre, wenn die Nachrichten wissenschaftsorientierter wären und alle Verbrechen, Gewalt oder unsinniges Geschwätz aus ihrem Programm gestrichen würden? Ich bin so neugierig, wie eine von solchen Medien beeinflusste Welt aussehen würde. Bist du das auch? Wenn Menschen das Wort spielen hören, assoziieren sie es normalerweise mit kindlichem Spiel oder mit etwas, das nicht ernstzunehmend ist. Aber Spielen ist eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Leben und Situationen im Leben, die auf eine angenehme Art und Weise erfahren werden sollten. Deswegen heißt es spielen und sich nicht abmühen. Als wir Kinder waren, erforschten wir eifrig die Welt um uns herum. Ich erinnere mich, dass ich manchmal die Augen für einen ganzen Tag schloss, in dem Versuch zu fühlen, wie eine blinde Person das Leben erfährt. Manchmal würde ich meine rechte Hand nicht benutzen, nur um zu sehen, ob ich tägliche Aufgaben auch mit der linken Hand bewältigen könnte. Ich habe den ganzen Tag mit meinen Freunden gespielt und manchmal haben wir Ameisen beobachtet und ihnen kleine Hindernisse in den Weg gelegt, um zu sehen, wie sie darauf reagierten. Und auch in den späteren Jahren hat diese Idee des Spiels ihre Bedeutung in meinem Leben nicht verloren. Ich spiele jetzt mit Computerprogrammen und habe dadurch gelernt, Webseiten zu gestalten. Ich lese, um neue Ideen zu erforschen und gehe hin und wieder gerne schnorcheln, um das Meeresleben zu beobachten und mehr darüber zu erfahren. Aufgrund dieser Einstellung zum Spielen konnte ich ganz alleine einen 14-stündigen Dokumentarfilm erstellen mit dem Namen Trom. Ich schrieb das Drehbuch, übersetzte es vom Rumänischen ins Englische, führte alle Video-, Audio-, Foto-Bearbeitungen durch, bildete eine Webseite und machte die ganze Zeit Werbung dafür. Weil dieser Film so erfolgreich war, habe ich viele neue, wundervolle Freunde kennengelernt. Dies ermutigte mich, an anderen Projekten wie VideoNeed zu arbeiten. Bin ich also jetzt ein Filmproduzent, ein Drehbuchautor, ein Journalist, ein Webdesigner und so weiter? Ich habe es geschafft, Suchmaschinenoptimierung, Design, Video-, Foto-, Audiobearbeitung, Projektleitung und vieles mehr mir selber beizubringen und dies nun zu beherrschen. Ich habe diese Dinge nie in der Schule gelernt, aber ich kann sie trotzdem und bekomme sogar richtig viel positives Feedback dafür. Und ich bin nur ein sehr kleines Beispiel dafür. Es gibt Menschen, die unglaubliche Projekte machen und außergewöhnliche Aufgaben ohne Hilfe der Schule erledigen. Und das nur aus purer Begeisterung am Spielen und an der Freude daran. Das gegenwärtige Bildungssystem scheint völlig hinfällig zu sein. Seine Methoden mit der Pflicht zum Lernen, die unerforschten Lehrmittel, der vorgeschriebene Stundenplan und die Brandmarkung von Kindern durch Noten und Prüfungen. Und Geld spielt dabei auch eine riesengroße Rolle. Die Schulbücher sowie anderes Lehrmaterial sind aufgrund der damit verbundenen Kosten sehr schwer auf den neuesten Stand zu bringen. Was heute in der Schule unterrichtet wird, ist morgen möglicherweise auch schon wieder veraltet. Auch scheinen Lehrer und Schüler in erster Linie vom Geld und nicht vom Lernen motiviert zu sein. Infolgedessen interessieren sich die Lehrer nicht so sehr für ihre Unterrichtsmethoden wie für ihre monatlichen Gehaltschecks. Während die Schüler vielleicht nur daran interessiert sind, ein Diplom oder einen Abschluss zu erhalten, um einen besser bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen. Oder zumindest irgendeinen Arbeitsplatz, damit sie in dieser Welt überleben können. Dieses Bildungssystem, was wir heutzutage kennen, macht die Freude am Erforschen völlig zunichte. Und eigentlich beabsichtigt es gar nicht, sich wirklich darum zu sorgen. Stell dir vor, nicht gezwungen zu werden, zur Schule zu gehen. Würdest du dann die Idee des Spielens nicht ernster nehmen? Wärst du nicht neugierig, die Welt zu erkunden, mehr zu lernen, interessante Projekte auf die Beine zu stellen, anderen zu helfen und so weiter? Wie wir gesehen haben, sind die Mittel, mit denen du das tun kannst, sehr zahlreich. Mit einer Internetverbindung erhältst du heute Zugriff auf das gesamte menschliche Wissen in jeglicher Form. Wir können uns jetzt eine solche Welt vorstellen, in der jeder Mensch von klein auf einem solchen intelligenten Umfeld ausgesetzt ist. Intelligente Technologie und beeindruckende wissenschaftliche Informationen. Das Spiel würde niemals enden und er oder sie würden nicht nur die Mittel haben, seinen oder ihren Wissensdurst zu befriedigen, sondern auch neue Mittel schaffen, durch die dies bewerkstelligt werden kann. Die gesamte Menschheit ist über Netzwerke wie das Internet mit Geräten wie Computern, Tablets, Smartphones und vielen verschiedenen Mitteln verbunden und speist so eine globale menschliche Wissensbasis, von der sie wiederum lernt und kontinuierlich weit verbreitete Innovationen hervorbringt. Wir alle müssen Bürgerwissenschaftler sein und die Mittel, durch die wir spielen, sollten in reichlichen Variationen vorhanden sein, nicht nur nach dem Geschmack einiger weniger. Ob Spiele, TV-Shows, außergewöhnliche computeranimierte Filme, Vorträge, Entdeckungsfahrten, Gespräche, die Muße, etwas alleine zu erkunden oder in Gruppen von Gleichgesinnten mit Hilfe von Sport, Musik, Tanz und was auch immer zu dir passt. Du solltest wählen können, wie und wann du spielen willst. Und durch die erstaunliche Technologie von heute wirst du Wertvolles erschaffen. Egal was es auch ist. Manche mehr als andere, manche eben schneller als andere. Manche werden die Ersten sein, andere mögen die Letzten sein. Manche könnten das Wissen produzieren, andere mögen es genießen, es einfach nur aufzunehmen. Manche machen sogar vielleicht beides. In meinen Augen sollte es völlig egal sein, was du erforschst und wann du es erforschst. Es ist wie im Internet. Der Überfluss an Menschen sorgt dafür, dass mehr als genug Leute alle notwendigen Bereiche der Wissenschaft erforschen. Vielleicht mögen manche noch das derzeitige Schulsystem und sie sollten daher die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Wir sehen vielleicht auch Experten in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Biologie oder Astronomie, oder auch solche, die Kenntnisse in jedem Bereich haben. Möglicherweise sehen wir auch, wie Lehrer und Schüler zu einer Einheit verschmelzen und vielleicht werden wir auch von einer starken KI unterstützt. Richard Feynman, alle diese Schüler sind in der Klasse. Jetzt fragst du mich, wie sollte ich sie am besten unterrichten? Sollte ich sie aus der Sicht der Geschichte der Wissenschaft unterrichten, aus der Sicht der Anwendungen der Wissenschaft? Meine Theorie ist, dass der beste Weg zu lehren darin besteht, keine Philosophie zu haben, chaotisch zu sein und verwirrend. In dem Sinn, dass du jeden möglichen Weg nutzt, es zu tun. Das ist der einzige Weg, wie ich das beantworten kann. Das heißt, jeden Kerl musst du mit verschiedenen Aufhängern fangen, während du unterrichtest. Und zwar zu dem Zeitpunkt, in der der eine Kerl, der eigentlich an Geschichte interessiert ist, sich beim Thema abstrakte Mathematik langweilt, oder umgekehrt, wenn der Kerl, der abstrakte Mathematik mag, total gelangweilt von Geschichte ist. Wenn du es also schaffst, dass du sie nicht alle langweilst, erreichst du vielleicht alle. Als ich ein Junge war, hat mein Vater mir Dinge über die Welt zu erzählen. Also habe ich versucht, meinem Sohn Dinge über die Welt zu erzählen, die interessant sind. Als er noch sehr klein war, habe ich ihn immer ins Bett gebracht, um ihm Geschichten zu erzählen. Und dann habe ich Geschichten über kleine Menschen erfunden, die Picknicks machen. Sie leben in dem Ventilator und sie gingen durch diese Wälder, die sehr große, lange, blaue Dinge hatten, wie Bäume, aber ohne Blätter. Und sie hatten nur einen Stiel. Und sie waren in Ehrfurcht und mussten zwischen ihnen laufen und so weiter. Und er verstand allmählich, das war der Teppich, die Noppe des Teppichs, der blaue Teppich. Und er liebte dieses Spiel, weil ich all diese Dinge aus einem seltsamen Blickwinkel beschreiben würde und er mochte es, die Geschichten zu hören. Und wir hatten alle möglichen wunderbaren Geschichten. Wir gingen sogar in eine feuchte Höhle, in der Wind wehte. Immer wieder, ein und aus. Er kam kühl rein und strömte warm heraus und so weiter. Es war die Hundenase, in die wir gingen. Und auf diese Weise konnte ich ihm natürlich alles über Physiologie erzählen und so weiter. Er liebte das. Und so erzählte ich ihm eine Menge Geschichten und ich genoss es, weil ich ihm Dinge erzählte, die mir gefielen. Also hatte ich Spaß, als er erraten hat, was es war und so weiter. Dann habe ich eine Tochter und habe das Gleiche versucht. Aber die Persönlichkeit meiner Tochter ist anders. Sie wollte diese Geschichten nicht hören. Sie wollte die Geschichte, die in dem Buch stand, nochmal hören und vorgelesen bekommen. Sie wollte, dass ich ihr vorlese und keine Geschichten erfinde. Das ist eine andere Persönlichkeit. Du hast mich gefragt, ob ein gewöhnlicher Mensch durch hartes Lernen diese Dinge vorstellen könnte, wie ich sie mir vorgestellt habe. Natürlich, ich war ein gewöhnlicher Mensch, der viel gelernt hat. Es gibt keine Wundermenschen. Es geschieht einfach, dass sie sich für dieses Thema interessiert haben und sie haben all diese Sachen gelernt. Sie sind nur Menschen. Es gibt kein Talent oder eine besondere Wunderfähigkeit, um die Quantenmechanik zu verstehen oder eine besondere Wunderkraft, sich elektromagnetisch magnetische Felder vorzustellen. Es kommt durch Üben und Lesen und Lernen und Studieren. Wenn du also, wie du sagst, einen normalen Menschen nimmst, der bereit ist, sich viel Zeit zu nehmen und zu studieren und zu arbeiten und zu denken und zu rechnen, dann ist er ein Wissenschaftler geworden. Meiner Meinung nach wird Bildung zu dieser chaotischen Suppe, oder so sollte sie zumindest werden, aber in ihrem tiefsten Kern ist sie organisiert, wobei Menschen aus der ganzen Welt sich mehr und mehr mit dezentraler Wissenssuche und der kontinuierlichen Produktion von Wissen beschäftigen. Wenn Menschen so viele Möglichkeiten haben, sich weiterzubilden und die Informationen immer wissenschaftlicher werden, können ihre Erfahrung und ihr Fachwissen leicht für die gesamte Menschheit nutzbar gemacht werden. Das wiederum führt immer weiter fortgeschrittenes Wissen zurück in das System. Was für eine fantastische Feedbackschleife wir da kreiert haben. Aber solange Menschen gezwungen werden, einen Arbeitsplatz zu bekommen, um in dieser Welt zu überleben, wird es eine erzwungene Bildung bleiben, die nichts anderes als eine Form freiwilliger und eben in den meisten Fällen auch unfreiwilliger, geistiger und körperlicher Versklavung ist, die auf der Welt den wichtigsten Aspekt des Menschseins aufgibt, nämlich die Neugier. In einer Welt wie der von uns vorgeschlagenen, eben handelsfreien Welt, werden die Methoden der Produktion und natürlichen Nutzung des Wissens aller Menschen quantitativ explodieren. Und ich frage mich, wie wohl hier das Ergebnis aussehen würde. Ich möchte, dass ihr euch heute eine Insel vorstellt, auf der alle Schülerinnen und Schüler über Wissenschaft lernen, indem sie Wissenschaft machen. Ich möchte, dass ihr euch eine Insel vorstellt, auf der jeder Erwachsene unabhängig von seinem Beruf bei der Entdeckung geholfen hat. Ich möchte, dass ihr euch eine Insel vorstellt, auf der wir die Welt als eine Frage betrachten und jeder Mensch jeden Tag darum kämpft, Antworten und immer bessere Wege zu finden, diese Frage zu beantworten. Ich fing an, über eine solche Insel nachzudenken, als ich mein erstes Buch Every Living Thing über biologische Entdeckungen schrieb. Und eines der Themen, das in diesem Buch immer wieder auftaucht, ist die Idee, dass wir dazu neigen, zu denken, dass wir das meiste von dem Wissen, was man wissen kann. Dass wir in diesem Ei des Wissens leben, um das es herum ein Ozean des Unbekannten gibt. Und immer wieder in der Geschichte der Wissenschaft ist passiert, dass dieses Ei aufbricht und wir nachweislich viel ignoranter sind, als wir denken. Die Art und Weise, wie wir heute Schüler über Wissenschaft unterrichten, ist die gleiche wie im Mittelalter. Jemand hält ein Buch offen und liest und die Schüler suchen nach dem, was ihnen gesagt wurde. Das ist buchstäblich das, was wir im Mittelalter getan haben. Wie wäre es, wenn wir stattdessen den Schülern beibringen, dass, wenn jemand aus einem Buch liest und sie sich etwas über die Welt anschauen, sie nach dem suchen, was wir nicht wissen? Das ist möglich und das ist möglich auf eine Art und Weise, die vor einigen Generationen, vor mehreren Jahrzehnten nicht möglich war, dank der mächtigen Werkzeuge, die wir jetzt alle in unseren Taschen haben. Wir können jetzt Klassenzimmer mit diesen erstaunlichen Computern verbinden. Wir können diese Computer benutzen, um mehr zu verstehen. Wir benutzen sie meist, um Selfies zu machen. Aber was ist, wenn wir sie umdrehen und sie für andere Zwecke benutzen? Gelächter. Ich denke, dass das Licht, das uns diese Werkzeuge bieten, unglaublich ist, wenn man es weise einsetzt. Das Licht, das sie uns bieten, erlaubt es uns, an eine Insel zu denken. Eine Insel, die die ganze Erde ist. Wenn wir uns eine Karte wie diese anschauen, denken wir meistens an das Entsetzen der Tatsache, dass wir auf dem Planeten so dicht gedrängt sind. Das sind unsere Lichter bei Nacht. Aber das sind auch die Lichter unseres Einfallsreichtums, Lichter unserer Neugierde. Und es sind die Orte, an denen wir das Licht direkt auf den Ort, an dem wir leben, richten und mehr darüber verstehen können. Lasst uns also diese Insel als eine Frage verstehen. Was uns der Biologe Terry Irwin gezeigt hat, ist, dass wir alle in der Dunkelheit unserer eigenen Unwissenheit aufwachen. Aber was ich glaube ist, dass wir zusammen mit diesen bescheidenen Lichtern, mit denen wir nach draußen schauen können, am Ende eines jeden Tages mehr zusammensehen, als wir am Anfang jemals allein sehen konnten.